Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich treffe mich jetzt an einem Samstagmorgen um 11 Uhr mit dem Jens Ballerstedt, der sich bereit erklärt, uns regelmäßig etwas aus der Fraktion zu berichten. Auch wenn wir das schon mal getan haben, stell dich mal eben kurz und deinen Aufgabenbereich vor, Jens. Hallihallo, mein Name ist Jens Ballerstedt. Ich bin der persönliche Mitarbeiter von Simone Brandt. Bin in dem Fall zuständig mit ihr zusammen für Klima, Umwelt, Tierschutz und so weiter und Integration. Und alle 14 Tage bin ich dafür zuständig, aus dem Landtag zu berichten, was zur Hölle da eigentlich so passiert und was wir so tun. Auch wenn es dann nicht immer pünktlich alle 14 Tage funktioniert, seid uns nicht böse. Wir haben uns das so als Maßgabe gesetzt, aber es kann auch mal sein, dass es dann halt 3 Wochen werden, und wenn was Spannendes passiert, machen wir es auch früher. Vielleicht auch nach 3 Tagen. However. Jens, dann erzähl mal so eben das Wichtigste zuerst. Das Wichtigste zuerst. Wir hatten letzte Woche Mittwoch die große Mumble-Diskussion zum Thema Transparenz, Zusammenarbeit, Basis und Landtag, und da hat es jetzt eine Entscheidung gegeben, eine sehr wichtige und schöne Entscheidung, nämlich, dass es jetzt eine Stellenausschreibung gibt für jemanden, der Vollzeit dafür zuständig ist, zu protokollieren, zu streamen, Streams und so weiter aufzubereiten, kleine Vodcasts mit Abgeordneten zu machen und diese online zu stellen und allen zur Verfügung zu stellen. Jens, dann würde ich dich doch an der Stelle bitten. Natürlich freue ich mich riesig darüber. Ich erkläre jetzt aber auch mal eben, was wir so für Vorstellungen haben. Jens, dann würde ich dich doch bitten, auch gleich weiterzutragen. Wir stellen unsere Möglichkeiten sofort zur Verfügung für einen eigenen Fraktionspodcast, den wir dann auch optimal mit dem Krähennest verbinden können. Das würden wir gerne für die Fraktion machen. Und für uns ist natürlich wichtig, zum einen, es muss gestreamt werden, es muss live gestreamt werden, es müssen auch ganze 8 Stunden gestreamt werden. Das steht außer Frage. Aber es soll eben die Möglichkeit geben für die Piraten, die nicht den ganzen Tag zugucken können, dass sie sich halt zu einer frei gewählten Zeit auch eine zusammengefasste Variante anschauen bzw. anhören können. Und natürlich hat man festgestellt, dass das ein gigantischer Arbeitsaufwand ist. Wir haben zwar schon Vorschläge gemacht, wie man die Arbeit optimieren kann, aber schlussendlich sind wir auch der Meinung, dass das ein Abgeordneter oder ein Mitarbeiter nicht nebenbei leisten können sollte. Wir wollen ja eine belastbare Aussage der Fraktion haben, dass das jetzt passiert und dass jemand verantwortlich ist, und damit danke ich der Fraktion, dass sie da diese Entscheidung gefällt haben, und ich glaube, dass wir alle damit zur Transparenz beitragen können und eine ganze Runde zufriedener sein werden. Vielleicht kannst du das Dankeschön an die Fraktion weitertragen. Das mache ich sehr gerne, und wenn sich einer der Podcast-Hörer gerade berufen fühlt und denkt, ich möchte mir unbedingt jede Fraktionssitzung der Piratenfraktion nicht nur angucken und anhören, sondern auch live dabei sein und sie zusammenschneiden, dann schickt doch eure Bewerbung an piratenfraktion@landtag.nrw.de. Ihr findet die Ausschreibung für die Stelle, die bis zum 26.10. läuft, die Ausschreibung, auch in unserem Fraktionsblog, und der liebe Tobi wird ganz bestimmt den Link in die Podcast-Beschreibung mit reinnehmen. So, genauso werde ich es auch machen. Da braucht ihr einfach nur draufklicken und könnt euch dann im Zweifel bewerben. Bitte nur nette Leute, weil ich muss mit denen zusammenarbeiten. Es gibt nur nette Piraten. So. Ach ja, ich hatte es vergessen. Ist doch die nette Dinge über Piraten sagt Woche. Piraten sind sagen, die tollsten. So. Wir haben ja heute was Komisches gemacht. Wir haben uns ein klein bisschen redaktionell vorbereitet. Ja, das passiert manchmal, tut uns leid. Und da hat Jens mir schon eine Information gesteckt, die ich für einen Riesenhammer und eine gigantische Schlagzeile halte. Dann lass uns mal von der Transparenz rüberspringen zur ungewollten Transparenz. Ja, tatsächlich gibt es eine Sache, wo unsere Landtags-IT, also nicht die Piraten-IT, sondern generell die Landtags-IT, unserer Meinung nach großflächig gepennt hat. Es ist nämlich so, dass es bei uns im Landtag einen Spam-Filter gibt. Das an sich ist ja noch nicht schlimm. Dieser Spam-Filter wird aber von einem externen Provider angeboten, namentlich eine Firma, die zum Google-Konzern gehört. Was nichts anderes heißt, als dass sämtliche eingehende und lustigerweise auch ausgehende E-Mails in und aus dem Landtag gescannt werden von einem Teil des Google-Konzerns. Was meiner Meinung nach und auch, wie du eben gesagt hast, deiner Meinung nach, mehr als ein kleiner Skandal ist. Das ist nämlich richtig übel. Ja, also das ist mal eine Pressenachricht wert, denn es muss auch eine Kommunikation zwischen dem Bürger und den Abgeordneten geben, die nicht automatisch öffentlich sind. Und die Piraten werden ja gerne falsch verstanden. Sobald wir Piraten etwas wollen, was nicht öffentlich ist, heißt es sofort, ja, aber ihr seid doch für Transparenz. Zum Beispiel bei personenbezogenen Daten, Personaldaten und ähnlichen Dingen sind die Piraten sich sehr einig, dass man da keine Transparenz möchte. Und wenn ich mich als Bürger an einen Abgeordneten wende mit einem Belang, was mich unter Umständen persönlich betrifft und wo ich auch gar nicht möchte, dass an die Öffentlichkeit getragen wird, dass ich daran beteiligt bin, ist das doch ein sehr ungutes Gefühl, wenn man weiß, dass nicht auszuschließen ist, dass andere Leute davon erfahren. Ganz davon abgesehen, ich meine nicht, dass Google sowas jemals tun würde. Nein, Google ist ein ja netter böse. Und großartiger Konzern, aber nehmen wir an, jemand schreibt etwas Kritisches an die Politik, an die Abgeordneten zum Thema, sagen wir mal, Google. Und Google scannt diese E-Mails und es sind irgendwelche Informationen, die sehr kritisch für Google sind. Nicht, dass ich denen das unterstellen möchte, aber man gibt ihnen doch zumindest die Möglichkeit, so etwas auszufiltern. Und das ist echt ganz schön kacke. Es geht gar nicht. Die Beschwerde ist raus von den Piraten Wen geht die Beschwerde? An die Landtags-IT. Wir haben die erstmal drauf aufmerksam gemacht und gesagt, pass mal auf, Leute, das geht gar nicht. Wir können uns gerne zur Verfügung stellen und euch helfen, einen anständigen Spamfilter zu machen, aber so geht's nicht. Wir warten jetzt noch auf die Antwort. Gut, dass wir Piraten im Landtag haben. Ne, finde ich nämlich auch so. Ja, wer hat es denn entdeckt? Der Fraktionskeller, wie es sich so schön schimpft bei uns, nämlich Grumpy und seine Mitarbeiter sind da meines Wissens nach als erstes darauf aufmerksam geworden. Grumpy, fühle dich gegrüßt, aber du machst dich bei Google gerade unbeliebt, wenn ich das feststellen darf. Ich möchte nicht für ihn sprechen, aber ich gehe davon aus, dass es ihm egal ist. Ja, und deswegen ist er im Landtag. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es freut ihn sogar. Natürlich, deswegen, also sind ja auch froh. Ja, also ich halte das für einen Wahnsinn, das geht überhaupt nicht und die Piraten haben es aufgedeckt. Also stellen wir fest, das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern das ist ja schon verdammt lange so. Und wenn dann natürlich Informationen an die Öffentlichkeit geraten, bevor das passieren soll, dann fragt man sich natürlich, warum das so ist und man will niemandem was unterstellen, aber die Möglichkeit ist gegeben und allein deshalb darf es nicht sein. Das stimmt wohl. Ein guter Weg aber, der gerade mit auf unser Bestreben auch im Landtag läuft, um sowas vielleicht zukünftig kleiner zu halten, ist, dass sich eine interfraktionelle IT-Gruppe bildet, wo Leute aus allen Fraktionen sich zusammensetzen und überlegen, wie wir unsere Landtags-IT verbessern können. Und für uns sitzt stellvertretend Lukas Lammler in dieser Gruppe drin, aber es gibt in der Fraktion natürlich wie immer einen Arbeitskreis und dieser Arbeitskreis unterstützt den Lukas in allem, weil er natürlich auch alleine das auch nicht leisten kann. Also es gibt einen IT-Arbeitskreis, der Lukas zuarbeitet, der damit an die anderen Fraktionen geht. Das erste Treffen findet nächste oder übernächste Woche statt von dieser interfraktionellen Gruppe. Auch das finde ich sehr gut, weil natürlich das nicht das Einzige ist, was krumm läuft in der IT oder im Umgang mit Dokumenten im Landtag. Ja, Piraten nerven, das ist ihr Job und da gibt es ja noch ein Thema, wo Piraten sich schon wieder beschweren, nämlich die Nummer mit der Beschneidungsdebatte, wobei wir jetzt nicht über das Thema Beschneidung ja oder nein in Ordnung oder nicht in Ordnung, strafbar, nicht strafbar sprechen wollen, sondern alleine über die Tatsache, die du mal eben bitte erläutern möchtest, Jens. Und zwar gibt es im Moment die Überlegung, einen Eilantrag zu stellen, damit der ganze Beschluss, der gerade offensichtlich durch Bundestag und Bundesrat gepeitscht werden soll, anders kann man diese kurzen Fristen nicht erklären, die da laufen, um diese Frist zu verlängern, damit es eine parlamentarische Debatte zu dem Thema geben kann. Es ist sehr seltsam und auch nicht schön, dass in so einem, sag ich mal, Gewissensthema jetzt einfach übers Knie gebrochen möglichst schnell eine Entscheidung getroffen werden soll. Und das ist auch noch eine Entscheidung, die sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Piraten als auch in den anderen Parteien sehr kontrovers noch diskutiert wird. Und solange es noch diskutiert wird, kann man nicht ratzdifatzdi so einen Entschluss machen. Das wird von allen Seiten noch diskutiert. Manche Leute sagen auch, wir können nicht gegen diesen Gesetzentwurf als Fraktion stimmen. Das ist eine Gewissensentscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Das ist ja sogar eine Situation, wo die anderen Fraktionen sagen, wenn es um Gewissensentscheidung gehen, fällt deren Fraktionszwang. Oh, Entschuldigung, darf man ja nicht sagen, deren Fraktionsdisziplin. Wichtig. Jens, ich würde sagen, dann haben wir die drei entscheidenden Dinge, die in der letzten Zeit passiert sind, bereits zusammengefasst. Und ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Samstag. Einen Moment, ich habe noch eine kleine Sache, die ich noch nachschieben möchte. Und zwar schicke ich auch dir dazu einen Link zu gleich, den du bitte mit in die Beschreibung machst. Und zwar gibt es eine Liste aller Piratenanträge, die bisher im Landtag gestellt worden sind. Und wenn sich jemand fragt, inhaltlich, was genau tun die denn da eigentlich, dann klick bitte auf diesen Link. Das ist eine Suchanfrage, die die öffentlichen Dokumente im Landtag zeigt, führt auch auf die Landtagsseite. Und da hat man sehr schön eine Zusammenfassung davon, was die Piraten im Landtag inhaltlich gemacht haben. Also die Anträge, Änderungsanträge, Gesetzanträge und so weiter, alles auf, ich glaube, 4 Seiten zusammengefasst, wo jeweils wieder Links zu den Dokumenten sind. Wer sich inhaltlich interessiert, das ist eine gute Möglichkeit, mal zu gucken, was da schon gelaufen ist. Okay, Jens, dann danke ich dir und dann versuche ich nochmal, dich zu verabschieden und dich aus der Leitung, aus der Mumble-Krähen-Netz-Leitung zu werfen. Ich bedanke mich bei dir und ich wünsche dir noch einen angenehmen Samstag und wir hören uns dann in ungefähr, je nachdem, was passiert, 2 Wochen zum Fraktionspodcast erneut. Alles klar, ich bedanke mich. Bis bald. Ciao. Tschüss, Jens. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.